Freude ein Zimmerchen. Alles zusammen, das nenne ich ideal. So und nicht anders ist Lady Karneval. Und auf 100 kann es einer nur sein. 99 Mal fliegt leider der Schein. Es gibt Lady Sebal, aber Lady Karneval nur einmal, nur einmal. Wenn wir uns finden, das ist mir heute schon klar. Sagen die Leute, wir sind das schönste Paar. Und ich meine, die war ich schon lang beschreit. Heute beginnt für uns beide die schönste Zeit. Deine Augen, die versprechen so viel. Dabei weiß ich, das ist alles nur Spiel. Rote Rosen, rote Wein, ein paar Tage glücklich sein. La la la la la la la la la la. Aphrodite ein Sinnerchen. Alles zusammen, das nenne ich ideal. So und nicht anders ist Lady Karneval. So und nicht anders ist Lady Karneval.